Deine Zauber in der Nieder, was die Mode strenge trennt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Deine Zauber in der Nieder, was die Mode strenge trennt.

Deine Zauber, deine Zauber, wie er will.